Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 18. Januar bis 16. März 1793. Antoine de Saint-Just vor dem Konvent. Ich behaupte, dass der König wie ein Feind bestraft werden muss. Wir müssen gegen ihn kämpfen, nicht ihn vor Gericht stellen. Welche Art von Gesetz könnte es überhaupt geben zwischen der Menschheit und einem König? Maximilien Robespierre vor dem Konvent. Ist der König nicht schuldig? So sind es die, die ihn abgesetzt haben. Ihn vor Gericht zu stellen, käme einer gerichtlichen Untersuchung gleich, die einen Fall einem höheren Gericht zur Entscheidung vorlegt. Jacques Roux über den Königsprozess. Die Könige sind des Todes würdig. Die Könige sind des Todes würdig von dem Augenblick an, da sie das Licht des Lebens erblicken. Entweder fällt Louis' Kopf oder wir alle werden uns unter den Trümmern der Republik begraben. Die Könige haben den Despotismus durch das ungerecht vergossene Blut des Volkes zusammengekittet. Es ist an der Zeit, die Freiheit der Völker durch das rechtmäßige Vergießen des unreinen Blutes der Könige zu sichern. Strenge und Gerechtigkeit sind die Haupttugenden eines Republikaners. Marat vor dem Konvent. Man hat versucht, die Patrioten in dieser Versammlung zu unbedachten Maßnahmen zu verleiten, indem man den Antrag stellte, über den Tod des Tyrannen durch Akklamation abzustimmen. Um zu wissen, wer die Verräter sind. Denn es gibt Verräter in dieser Versammlung. Um Gewissheit über sie zu haben, schlage ich euch ein unfehlbares Mittel vor, nämlich, dass über den Tod des Tyrannen mit Namensaufruf abgestimmt und dass das Ergebnis veröffentlicht wird. Besser, dass Louis stirbt, als Hunderttausende von guten Bürgern. Louis muss sterben, damit das Vaterland lebt. Monsieur! Polo d'Herbois! La mort! Vergniaud! La mort! Lindet! Je vote pour la mort! Marat! La mort! Saint-Just! La mort! Brissot! La mort! Robespierre! La mort! Desmoulins! Je vote la mort! Danton! La mort! Das Urteil über den König, 18. Januar 1793. Pierre-Victorien Vergniaud, der Präsident, gibt das Abstimmungsergebnis bekannt. Die Versammlung umfasst 749 Mitglieder. Davon fehlen 15 aufgrund parlamentarischer Verpflichtungen. 7 wegen Krankheit. Ein Mitglied fehlt ohne Grund und wird hiermit gerügt. Hinzu kommen 5 Enthaltungen. Nicht mitgestimmt haben 28 Abgeordnete. Und es verbleiben nur mehr 721 abgegebene Stimmen. 361 Abgeordnete sind für die Todesstrafe. Desgleichen 26 weitere Abgeordnete, die jedoch eine Aussprache darüber fordern, ob es im öffentlichen Interesse liege, die Todesstrafe sofort zu vollstrecken oder nicht. Es sind also für die sofortige Vollstreckung der Todesstrafe 387 Abgeordnete. Für Inhaftierung oder die Aussetzung der Todesstrafe zur Bewährung 334 Abgeordnete. Abwesend und ohne Stimmabgabe 28 Abgeordnete. Im Namen des Nationalkonvents verurteile ich hiermit Louis Capet zum Tode. Der König machte keine Bewegung, die auf Überraschung oder Erregung schließen ließ. Er schien nur bewegt von dem Schmerz des würdevollen alten Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, der ihm das Urteil mitteilte. Der König ließ mich den Band der englischen Geschichte bringen, der vom Tod Charles I. handelt. In den folgenden Tagen las er viel darin. Kammerdiener des Königs, Jean-Baptiste Cléry. 20. Januar 1793, 5 Uhr morgens. In einem Haus an der Place de Pique, vormals Place Vendôme, brennen alle Lichter. Man hat nach Wundärzten geschickt, den besten, die Republik zu bieten hat. Man hat außerdem den Maler David geholt, damit er die Züge eines Märtyrers studieren kann, zuschauen kann, wie der Tod sie Schritt für Schritt auslöscht, auf dass Unsterblichkeit sie veredle. Michel Le Pelletier heißt er, ehedem Adliger Louis Michel Le Pelletier, Marquis de Saint-Fargeau, jetzt Deputierter. Für ihn lässt sich nichts mehr tun, jedenfalls nicht in dieser Welt. Vor nur wenigen Stunden saß Le Pelletier noch beim Essen, im Restaurant Ferrier, im Jardin de l'Égalité, wie das Palais Royal seit kurzem genannt wird. Sind Sie der Schuft, Le Pelletier? Ich bin Le Pelletier, aber ich bin kein Schuft. Haben Sie für den Tod des Königs gestimmt? Ich glaubte, das meinem Gewissen schuldig zu sein. Leutselig, wenn auch erschöpft von den vielen nächtelangen Sitzungen, lehnt sich der Abgeordnete in seinem Stuhl zurück, worauf der Fremde unter seinem Mantel ein Schlachtermesser hervorzieht und es dem Abgeordneten in den Oberkörper stößt, rechtzeitig, gleich unter dem Brustkorb. Le Pelletier wird ins Haus seines Bruders getragen. Aus seinen zerfetzten Eingeweiden sprudelt das Blut in Schwellen auf seine Helfer. Die Wunde, aus der es fließt, ist faustgroß. Mir ist kalt. Mir ist zu kalt. 5 Uhr morgens. Robespierre schläft in seinem Zimmer in der Rue Saint-Honoré 366. Seine Tür ist abgesperrt und mit zwei Riegeln gesichert. Davor liegt sein Hund Brunt. 5 Uhr morgens. Camille Desmoulins stiehlt sich aus dem Bett, hellwach wie vor Jahren im Internat. Danton will eine Rede von ihm, um damit Rolands Rücktritt als Minister zu erzwingen. Seine Kerze flattert in einem jähen Windzug und er fährt herum, starr vor Anspannung. Doch er ist allein mit den schwarzen Umrissen der Möbel, den Stichen an den Wänden. Sacht streichen seine klammen Finger über den Lauf der kleinen Pistole in seiner Schreibtischschublade. 7:30 morgens. Im Temple, in einem kleinen Raum, kauern dicht beim Ofen ein Priester und Louis der Letzte. Es waltet hoch im Himmel ein unbestechlicher Richter. Wahrscheinlich wird die Nationalgarde am Rücken. Was habe ich meinem Vetter Orléans getan, dass er mich so verfolgt? Ich kann alles erdulden. Diese Menschen sehen überall Dolche und Gift. Sie fürchten, ich will mir ein Leid antun. Ich bin beschäftigt, gedulden Sie sich einen Moment. Geben Sie mir Ihren letzten Segen und bitten Sie Gott, dass er mir bis ans Ende beistehe. Gebt meine Uhr und meine Kleider Cléry, meinem Kammerdiener. Bericht von Jacques Roux an den Generalrat der Pariser Kommune über die Hinrichtung des Königs, 21. Januar 1793. Wir, der Chef der Nationalgarde Antoine-Joseph Santerre und als Vertreter der Pariser Kommune Jacques Roux, haben uns in den Tempel begeben und dem Tyrannen angekündigt, dass die Stunde der Hinrichtung gekommen sei. Er verlangte einige Minuten für seinen Beichtvater zu haben. Er wollte uns ein Päckchen geben, das wir euch zustellen sollten. Wir erwiderten, dass wir nur den Auftrag hätten, ihn zum Schafott zu führen. Das ist richtig. Er empfahl seine Familie und bat, Cléry, sein Kammerdiener, solle Kammerdiener bei der Königin werden. Dann verbesserte er sich schnell und sagte, bei meiner Frau. Übrigens bat er, dass seine früheren Diener in Versailles nicht vergessen würden. Dann sagte er zu Santerre, gehen wir. Über den Hof ging er zu Fuß, dann stieg er in den Wagen. Unterwegs herrschte das tiefste Schweigen. Es gab keinen Zwischenfall. Es wurden vor der Hinrichtung alle Maßnahmen getroffen, um eine gewaltsame Flucht des Königs zu vereiteln. Vom Temple bis zur Place de la Révolution stand eine doppelte Reihe Soldaten. In dem von einem Minister geliehenen Wagen, der von 1500 Soldaten eskortiert wurde, saßen Louis Capet und sein Beichtvater, der irische Abbé Edgeworth. Auf dem Richtplatz standen weitere 20.000 Mann. Die Fahrt vom Temple bis zur Place de la Révolution dauerte 2 Stunden. Straßen waren unbelebt, die Läden nur halb geöffnet. Niemand erschien in Türen oder Fenstern. Wir haben Capet bis zur Guillotine nicht aus den Augen gelassen. Um 10.10 Uhr kam er an. Rings um das Schafott war ein großer Platz leer gelassen und mit Kanonen umstellt. Die Zuschauer waren weit entfernt. Schweigt! Ich bin verloren! Ziehen Sie den Rock aus, Bürger. Wir binden Ihnen jetzt die Arme auf den Rücken und schneiden die Haare ab. Lassen Sie mich! Sei loslassen! Courage! Sie sollen mich loslassen! Dieser letzte Schimpf macht die Ähnlichkeit noch größer zwischen Euer Majestät und Gott, der Sie belohnen wird. Macht, was ihr wollt. Ich werde den Kelch bis zur Neige trinken. Mein Volk! Ich sterbe als ein Unschuldiger! Ich vergebe denen, die für meinen Tod verantwortlich sind! Er wollte zum Volke reden, jedoch hat Santerre dies nicht zugelassen. Meine Herren, ich bin an allem, was man mir vorwirft, unschuldig. Ich wünsche, dass mein Blut dazu beitragen möge, die Franzosen zu vereinigen. Es lebe die Nation! Es lebe die Republik! Halb elf vormittags. Louis Frac wird Sansons Gehilfen aus den Händen gerissen und in Stücke geschnitten. Auf der Place de la Révolution werden Pasteten und Pfefferkuchen verkauft. Das Volk umdrängt das Blutgerüst, tränkt Piken, Taschentücher und Stofffetzen mit dem vergossenen Blut. Le Pelletier, der Märtyrer, liegt prachtvoll aufgebahrt. Louis Capets Körper wird in einen Weidenkorb gelegt, der Kopf zwischen die Füße und zum Madeleine-Friedhof verbracht und dort mit ungelöschtem Kalk zugeschaufelt. Im Februar dringt die französische Armee unter General Dumouriez in Holland ein. Im März 1793 befindet sich Frankreich im Krieg mit ganz Europa, mit Ausnahme der Schweiz und der skandinavischen Länder. Der Nationalkonvent sagt allen Völkern, die gegen ihre Unterdrücker aufzubegehren wünschen, bewaffnete Unterstützung zu. Die Lebensmittel werden knapp, die Inflation steigt in schwindelnde Höhen. Da gibt es kein Gesetz, keine Freiheit und keine Republik mehr. Unruhen in Lyon, in Orléans, Versailles, Rambouillet, Étampes, in Vendôme, in Courville und in Paris. Dutat, Angestellter im Innenministerium, über die Girondisten. Sie wollen eine Aristokratie der Reichen, der Kaufleute und der Begüterten. Wenn ich die Wahl hätte, ich zöge das alte Regime vor. Die Adligen und die Priester besaßen wenigstens ein paar Tugenden. Diese Männer aber besitzen gar keine. Es tut Not, ihnen das Handwerk zu legen. Und der einzige Weg dazu ist, den Mob auf den Plan zu rufen. Robespierre über die Gironde. Sie glauben, dass sie die Vornehmen sind, die berechtigten Nutznießer der Revolution. Wir sind nur der Abfall. Gleich am Morgen des 10. Februar bringt Louise Gély den kleinen Antoine Danton zu seinem Onkel Victor. Die anderen beiden Kleinen, den Sohn der Desmoulins und François Georges, der gerade ein Jahr alt geworden ist, soll die Amme übernehmen. Dass wir uns richtig verstehen, junge Dame. Wenn es losgeht, hast du hier nichts verloren. Ja. Gott im Himmel. Als nächstes kommt Lucille Desmoulins. Wenn ich etwas hasse, dann diese Niederkunftsdramen. Madame Gilly, Gabrielle sagt, sie hat Angst. Sie wünscht sich, Jean-Jacques wäre hier. Er hat seine belgischen Angelegenheiten, die er offenbar nicht warten können. Dr. Souberbiel trifft ein, um nach Gabrielle zu sehen. Ist das so weit? Und die Hebamme kommt. Louise Gilly steckt die Nase ins Zimmer. Louise, Kind, schau, du denkst, du möchtest dabei sein. Aber glaub mir, du täuschst dich. Ab ins Bett jetzt mit dir. Morgen früh ist dann ein niedliches Wickelkind da, mit dem du spielen kannst. Um 10 Uhr steckt ihre Mutter den Kopf zur Tür herein. Louise, kommst du bitte herunter? Madame Danton fragt nach dir. Was ist los? Ich weiß es nicht. Bist du vorbereitet? Natürlich. Ich warne dich. Sie ist in keiner guten Verfassung. Die Wehen sind ins Stocken geraten. Es geht nicht so, wie es sollte. Fragen wir die Hebamme. Sie wollen das Kind aber doch nicht zu ihr lassen. Madame, ich kann es nicht verantworten. Ich habe es ihr letzte Woche erst versprochen. Nein. Ich habe ihr gesagt, dass ich bei ihr bleibe. Ich habe ihr gesagt, wenn ihr etwas zustößt, dann sorge ich für ihre Kinder. Um Mitternacht kehrt Louise nach oben zurück und schläft ein. Die ersten Karren des Morgens wecken sie. Es ist der 11. Februar. Im Haus ist es still. Sie öffnet die Tür zum Elternschlafzimmer. Einen kleinen Spalt nur. Sieht ihren Vater schnarchen, sieht, dass die Betthälfte ihrer Mutter unberührt ist. Sie läuft hinunter. Auf dem Treppenabsatz kommt ihr Madame Charpentier entgegen. Madame? Wir haben sie verloren. Sie ist von uns gegangen. Ein kleines Mädchen hat uns verlassen. Und das Kind? Ein kleiner Bub. Man kann nicht wissen. Aber ich glaube nicht, dass er uns lange erhalten bleibt. Es dauert, bis die Nachricht ihn erreicht. Als Georges-Jacques zu Hause eintrifft, ist es 5 Tage später, der 16. Februar. Seine Frau liegt unter der Erde. All ihre Sachen sind noch da. Zum Ausräumen hat die Zeit nicht gereicht. Das Hausmädchen findet ein Taschentuch von ihr unter dem Bett, in dem sie gestorben ist. Ein verschollener Ring taucht in meinem Schreibtisch wieder auf. Ein Händler liefert einen Stoff, den sie vor 3 Wochen bestellt hat. In einem Roman steckt noch ihr Lesezeichen. Und das war's. Das Kind lebt noch, aber er mag es nicht sehen. Die getroffenen Regelungen scheinen ihn nicht zu interessieren. Auf seinem Schreibtisch türmen sich die Kondolenzbriefe. Heuchlerpack. Alle wissen sie, was ich ihr angetan habe. Aber sie schreiben, als wüssten sie es nicht. Robespierres Brief ist lang und gefühlvoll. Ich bin ihnen verbundener denn je. Ich werde bis in den Tod ihr Freund sein. Von nun an sind sie und ich eins. Camille schreibt keinen Brief. Er sitzt mit gesenktem Kopf bei Danton und lässt sich anschreien. Danton schlägt ihr Tagebuch auf, das Gabrielle sporadisch in ihrer breiten Schrift geführt hat. Er liest es Seite für Seite und findet seine gesamte Vergangenheit darin durchleuchtet. Keiner außer ihm darf das zu sehen bekommen. Zur Sicherheit verbrennt er es, wirft es Blatt um Blatt in die Flammen und sieht den Seiten zu, wie sie sich krümmen und schwarz anlaufen. Louise Gilly sitzt in der Ecke, ihre Augen verschwollen, ihre Züge vergröbert und aufgedunsen. Er schickt sie nicht fort, er nimmt sie kaum wahr. Am 3. März bricht er wieder nach Belgien auf. Der März beginnt desaströs. In Holland unterliegt das erschöpfte Heer kläglich. In der Vendée wird aus Aufstand Bürgerkrieg. In Paris plündert der Mob Geschäfte und schlägt girondistische Druckerpressen entzwei. Der fordert die Köpfe sämtlicher Minister, sämtlicher Generäle. Am 10. März besteigt Danton die Rednertribüne des Konvents. Die Patrioten erschrecken über sein plötzliches Auftauchen fast noch mehr als über sein kummerblasses Gesicht, das von schlaflosen Nächten und den Strapazen der Reise gleichermaßen gezeichnet ist. Bürger, ich sage euch, dass ihr euch von den Depeschen de Meuriers überzeugen lassen müsst, dass ihr nicht einen Augenblick verlieren dürft, um alle Kräfte der Nation in Bewegung zu setzen. De Meuriers hat einen Plan entworfen, der seinem Genie zur Ehre gereicht. Mit schwankender Stimme berichtet er von Verrat und Demütigung. Einmal bricht er jäh ab und sieht seine Zuhörer an, streicht sich befangen über die Narbe an seiner Wange. Bei den Soldaten habe er Arglist, Unfähigkeit, Schlamperei erlebt. Massive und sofortige Truppenaufstockung sei die einzige Hoffnung. Die Reichen Frankreichs müssten für die Befreiung Europas bezahlen. Eine neue Steuer müsse noch heute beschlossen und morgen erhoben werden. Wenn es nötig ist, das Blut der Feinde der Menschheit. Aber Europa muss endlich frei sein. Um den Verschwörern gegen die Republik beizukommen, fordert Danton ein neues, ein Revolutionstribunal, vor dem es keine Berufung geben dürfe. Lernen wir aus den Fehlern unserer Vorgänger. Tun wir, was die gesetzgebende Versammlung nicht getan hat. Seien wir schrecklich, damit nicht das Volk schrecklich sein muss. Organisieren wir ein Tribunal. Nicht gut, denn das ist unmöglich, aber so wenig schlecht als möglich, damit das Volk wisse, dass das Schwert des Gesetzes über dem Haupt all seiner Feinde schwebt. Die Montagnards springen wie ein Mann auf die Füße. Der Präsident, Louis-Bernard Guiton-Moreau, brüllt um Ruhe. Seine Glocke bimmelt wie verrückt. Danton steht mit dem Gesicht zur Zuschauergalerie, die Hände zu Fäusten geballt. Sobald der Lärm abzuflauen beginnt, erhebt er die Stimme wieder. Handlungen notwendigen Vollmachten erhält. Morgen müssen eure Kommissare aufgebrochen sein. Ganz Frankreich muss sich erheben, zu den Waffen eilen und gegen den Feind marschieren. Holland muss besetzt werden, Belgien muss frei sein. Der englische Handel muss zugrunde gerichtet werden. Die Freunde der Freiheit müssen über dieses Land triumphieren. Unsere überall siegreichen Waffen müssen den Völkern Befreiung und Glück bringen. Und die Welt wird gerecht sein. Du musst dich wie ein König auf. Und ich sage dir, dass du wie ein Feigling redest. Er hat fast 4 Stunden lang gesprochen. Draußen schwillt die Menge an und ruft seinen Namen. Die Abgeordneten stehen dicht an dicht in ihren Reihen und applaudieren. Sogar Roland, sogar Brissot sind aufgesprungen. Sie wollen fliehen. Fabre ist ganz außer sich. Du hast dich selbst übertroffen! Du hast dich selbst übertroffen! Der Berg kommt zu ihm herunter. Er ist umdrängt von seinen Anhängern. Der Beifall dröhnt ihm in den Ohren. Mitten durch das Gewühl schlängelt sich, madengleich, Dr. Marat und zupft ihn am Ärmel. Jetzt ist die Zeit reif, Danton. Wofür, Marat? Für die Diktatur. Sie müssen nur die Hand danach ausstrecken. Er wendet sich ab. Im gleichen Augenblick bildet sich in dem Gewimmel wie von selbst eine Gasse. Durch diese Gasse schreitet Robespierre. Das Gesicht ist starr vor Anspannung, erscheint gealtert. Seine Kiefermuskeln treten knotig hervor. Ich wäre gern persönlich zu Ihnen gekommen, aber ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich bin nicht gut darin, die richtigen Worte zu finden. Und wir stehen uns nicht so nahe, dass Worte überflüssig wären. Das ist meine Schuld, fürchte ich. Und ich bedauere es. Danton legt ihm die Hand auf die Schulter. Mein guter Freund, ich danke Ihnen. Es besteht keine Rivalität zwischen uns. Wir wollen ein und dasselbe. Schaut euch das an. Hört euch diesen Jubel an. Und vor ein paar Wochen haben sie mir ins Gesicht gespuckt, weil ich die Ministeriumsbücher nicht vorlegen konnte. Das Tribunal spaltet die Girondisten. Brissots Stimme hast du, die von Vergniaud auch. Roland und seine Freunde sind dagegen. Noch immer umschwärmen ihn die Deputierten von allen Seiten. Collot, der Schauspieler, ruft. Bravo, Danton. Robespierre hat sich entfernt. Der Applaus will nicht aufhören. Draußen schreit das Volk seinen Namen. Er steht ganz still, streicht sich über die Wange. Camille hat sich bis zu ihm durchgekämpft. Danton legt ihm den Arm um die Schultern. Camille, geh mir einfach heim, ja? Paris in der Nationalversammlung. 10. März 1793. Der Nationalkonvent dekretiert nach Anhörung des Berichtes seines Gesetzgebungsausschusses wie folgt. In Paris wird ein außerordentlicher Kriminalgerichtshof eingerichtet, der jede gegenrevolutionäre Tätigkeit, jeden gegen die Freiheit, Gleichheit, Einheit und Unteilbarkeit der Republik, gegen die innere und äußere Sicherheit des Staates gerichteten Anschlag sowie jede Verschwörung mit dem Ziel, das Königtum wiederzuerrichten oder irgendeine andere der Freiheit, Gleichheit und Souveränität des Volkes feindlich gesinnte Macht einzusetzen, aburteilen wird. Gleichgültig, ob die Angeklagten Zivil- bzw. Militärbeamte oder einfache Bürger sind. 5. April 1793. Der Nationalkonvent setzt den Artikel außer Kraft, wonach das Ausnahmetribunal Konspiration und Verbrechen gegen die Nation nur aufgrund eines vom Nationalkonvent ausgesprochenen Anklagebeschlusses aburteilen kann. Der öffentliche Ankläger an dem vorgenannten Tribunal ist befugt, jeden, der durch eine Anzeige der verfassungsmäßigen Gewalten oder eines Bürgers eines der vorgenannten Verbrechen beschuldigt wird, verhaften zu lassen, unter Anklage zu stellen und abzuurteilen. 6. April 1793. Die Errichtung des Wohlfahrtsausschusses. Der Nationalkonvent dekretiert. Es wird durch namentliche Berufung ein Wohlfahrtsausschuss gebildet, der aus 9 Mitgliedern des Nationalkonvents besteht. Wohnung d'Anton, Ecke Cour du Commerce, Rue de Cordelier. Sobald sie von Dantons Rückkehr hört, geht Louise Chély hinunter und gibt Marie und Catherine ihre Anweisungen. Die Kinder sind bei Victor Charpentier. Ihre Mutter kommt 5-mal heruntergerannt, um sie zu holen. Was fällt dir ein, diesem Unmenschen nachzulaufen? Du bist ihm nicht schuldig. Ich weiß, was Gabrielle gewollt hätte. Sie sitzt in Gabrielles Sessel, wie um ihren Geist zu bannen. Catherine sagt: Jetzt kommt er nicht mehr. Wir möchten gern ins Bett, ob du aufbleibst oder nicht. Er wird um die Ecke sein, er kommt heute nicht mehr heim. Am nächsten Morgen um 6 kommt Bürger Danton leise zur Tür herein, um sich umzuziehen. Sie müssen wieder nach Belgien? Zum letzten Mal, hoffe ich. Können Sie mir erklären, was Sie tun, während Sie fort sind? Ich treffe mich mit General Dumouriez. Möglicherweise müssen wir ihn festnehmen lassen, wenn sich herausstellt, dass er kein Patriot ist. Kein Patriot? Was ist er dann? Ein Anhänger der Österreicher oder des Königs? Es gibt keinen König. Natürlich gibt es ihn. Er ist im Temple eingesperrt. Der Dufour ist jetzt der König. Nein, ist gar nichts. Nur ein ganz normaler kleiner Junge. Wenn das stimmt, warum muss er dann eingesperrt sein? Was für ein widerspruchsfreudiges Mädchen du bist. Verfolgst du die Ereignisse? Liest du die Zeitung? Ja. Ja, dann weißt du auch, dass die Franzosen beschlossen haben, dass sie keinen König mehr wollen. Nein, Paris hat das beschlossen. Das ist etwas anderes. Deshalb haben wir ja Bürgerkrieg. Aber Kind, Abgeordnete aus ganz Frankreich haben für das Ende der Monarchie gestimmt. Aber einen Volksentscheid haben sie nicht zugelassen. Davor hatten sie Angst. Denken deine Eltern so? Meine Mutter? Ich auch? Mein Vater denkt gar nichts. Er täte es gern, aber er kann das Risiko nicht eingehen. Du solltest dich in Acht nehmen, denn deine Eltern sind offenbar Royalisten. Und das ist heutzutage eine gefährliche Sache. Du musst gut aufpassen, was du sagst. Dürfen die Menschen denn nicht reden, was sie wollen? Ich dachte, so steht es in der Erklärung der Menschenrechte. Meinungsfreiheit. Ja, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern, aber... Wir befinden uns im Krieg, deshalb sollte die Meinung nicht subversiv oder staatsgefährdend sein. Weißt du, was damit gemeint ist? Ja. Ja, komm her, ich versuche es dir zu erklären. Nein, meine Eltern haben mir verboten, mit ihnen allein zu sein. Das bist du doch jetzt. Wovor haben sie Angst? Davor, dass ich eine kleine Jakobinerin aus dir mache? Sie sorgen sich nicht um meine politische Einstellung, sondern um meine Jungfräulichkeit. So denken sie also über mich. Sie denken, dass Sie es gewohnt sind, sich zu verschaffen, was Sie haben wollen. Dann bestell Ihnen doch bitte von mir, dass ich mich in meinem ganzen Leben noch nie einer Frau aufgedrängt habe. Trotz der ungemein aufreizenden Art einer gewissen hübschen Dame von nebenan. Sag das deiner Mutter, sie wird wissen, wovon ich spreche. Aber nehmen Sie denn nur mich aufs Korn vor. Camille, warnen Sie dich nicht? Ich dachte, Camille hatte eine Affäre mit seiner Schwiegermutter. Zum Teufel schnappst du solches Zeug auf? Also, ich muss sagen, ich finde es ekelhaft, wie deine Eltern über mich denken. Meine Frau ist noch keinen Monat tot. Halten sie mich für ein Ungeheuer? Genau so ist es. Heißt das, sie haben den Frauen abgeschworen? Ja, für immer wahrscheinlich nicht. Vorerst ja. Finden Sie das sehr moralisch? Zumindest beweist es Respekt vor meiner toten Frau. Es hätte mehr Respekt bewiesen, wenn sie es getan hätten, solange sie am Leben war. Ich glaube nicht, dass wir diese Unterhaltung fortsetzen können. Wann kommen Sie aus Belgien zurück?